Schieflern, der vom Fern in die Henker schon heran. Kämpfe Freiheit, kämpfe Macht und seine nur ein Schatten in der Nacht. Voll euch, voll euch, voll euch, voll euch. Yeah! Freut euch, es ist endlich soweit. Jeder Krieger ist im Krieg bereit. Kämpfe Freiheit, kämpfe Recht. Und seine nur ein toter Ende fest. Voll euch, voll euch, voll euch, voll euch. Yeah! Freut euch, es geht um euer Land. Jeder Bürger leistet Widerstand. Kämpfe Freiheit, kämpfe Gesetz. Für seine nur ein Fisch im großen Netz. Freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Yeah! Freut euch, sieht die Serbe raus. Denn dort hinten, da brennt schon euer Haus. Kämpf für Freiheit, kämpf für dein Kind. Und seine nur ein Schiff, das versinkt. Freut euch!